wer die Sehnsucht nach der Ferne kennt, der liebt das weite Meer. Wenn die Winde wehen von Süden her, hab ich Sehnsucht nach dem weiten Meer. Fährt ein Schiff auf große Fahrt hinaus, treibt das Fernweh mich fort von zu Haus. Kapitän, dein Schiff ist groß und schön, und es hat die weite Welt gesehen. Ob in Bombay oder in Shanghai, meine Sehnsucht war immer. Auf die große Reise gehen.